Schwarz-Rund Podcast. Ja, genau, da bin ich und zwar mit meinem zweiten Podcast. Zu meinem ersten gab es spannende Kommentare und viele Ideen und coole Diskussionen. Vielen Dank dafür. Gleich geht's los mit dem zweiten Podcast. Der ist diesmal sehr, sehr roh, aber ich wollte ihn auf jeden Fall trotzdem veröffentlichen. Mein Semester ist jetzt endlich zu Ende und darum geht's. Wie habe ich es geschafft, ein weiteres Semester zu überleben? Ich habe ganz viel gelernt durch Geschwister. Ich habe einige Sachen für mich selber entdeckt und möchte gern, dass wir gemeinsam schauen, was es für coole Möglichkeiten gibt, als schwarze Person an so einem krassen weißen Machtort nicht nur zu überleben, sondern vielleicht sogar Sachen zu machen, auf die man Bock hat. Und zwar studiere ich jetzt seit 4 Jahren, glaube ich, im BA und das ist auf jeden Fall ein gesellschaftliches Privileg, was damit einhergeht. Und ich möchte auch gerne nochmal einen Podcast machen, so zur Frage Wissensproduktion und Klassismus, da ich aber selber eine sehr diverse Positionierung dazu habe. Einfach aufgrund meiner Biografie möchte ich das gerne nicht alleine machen, sondern zu zweit, da kommt hoffentlich bald was zu. Wenn wir jetzt aber dort landen, müssen wir dort ja irgendwie überleben. Also sowohl das physische Überleben, aber auch so ein bisschen das bei sich selbst bleiben, was, finde ich, sehr, sehr schwer ist als politisierte Person. Ich studiere 2 Studiengänge, wo Mensch jetzt denken könnte, dass es super einfach ist, also Kulturwissenschaft und Gender Studies, ist es tatsächlich nicht. Und zwar aus verschiedensten Gründen, wie ihr euch vorstellen könnt, sind trotzdem die meisten dozierenden Personen cis, weiß und meistens Typen. Und ich habe aber von anderen Geschwistern einige coole Tipps gekriegt und für mich selber Dinge rausgefunden und die möchte ich jetzt gerne einfach teilen. Und ich gehe das so ein bisschen nach und nach durch. Also der erste große Tipp, den ich gekriegt habe, als ich von so einer kleinen Provinzuni gewechselt habe an eine große Uni, war: Finde raus, welche Vorlesungen gut gefunden werden von anderen Studierenden of Color. Die Frage hatte sich vorher in Potsdam so ein bisschen von selber erledigt. Da gab es nämlich nur 2 und davon war ich eine. Aber an meiner neuen Uni in Berlin war das dann anders und das war auf jeden Fall ein total guter Ratschlag. Und dadurch hatte ich schon mal eine Liste von coolen, dozierenden Personen. Und das nächste ist irgendwie, da aber auch nachzuhorchen. Es gibt nämlich auch durchaus Professoren of Color, die so sehr, sehr krass überkompensieren, was ich ihnen jetzt gar nicht anlasten möchte, die aber so innerhalb dieses Wissenschaftsbetriebs, der halt unglaublich rassistisch ist, versuchen, so weiß wie möglich sich zu verhalten und versuchen, diesen Themen ganz extrem aus dem Weg zu gehen oder versuchen, super, super vermittelnd zu sein oder haben halt einfach gar keine Energie mehr, gegen weiße Studierende zu intervenieren, was, wie gesagt, vollkommen verständlich ist. Unibetrieb ist ein krasser Betrieb, hilft mir aber als Studierende of Color trotzdem nicht weiter. Deswegen ist es auch gut, durchaus nicht nur nach Namen von dozierenden Personen of Color zu fragen, sondern auch so ein bisschen danach, wie das aussieht, um dann rauszufinden, was gut zu einem passen kann. Also das ist auf jeden Fall der erste große Tipp. Der zweite Tipp für mich war, ein Thema zu finden, bei dem ich bleiben kann. Das liest Mensch auch öfter auf irgendwelchen Uniblogs, aber ich glaube, das ist gerade für mich ein total wichtiges Thema gewesen. Also bei mir ist es halt schwarze queere Musik als Interventionsform und mit diesem Thema gehe ich einfach durch meine Vorlesungen. Das hilft mir erstens dabei, meinen Bachelor zu strukturieren. Es hilft mir dabei, einen Grund zu haben, Wissen immer wieder zu dekolonialisieren, einfach damit es bei meinem Thema bleibt. Und es macht es auch möglich, das irgendwie zu liquidieren, also irgendwie liquidieren, daraus Kohle zu machen. I don't know how to say that. Genau. Gerade als Studierende of Color ist es total scheiße mit der Geldsituation. Das BAföG-Amt ist nicht sehr supportive, generell nicht. Gerade für Studierende of Color kann es nochmal extra schwer werden. Ich durfte mich zum Beispiel nicht mal hinsetzen im BAföG-Amt, nur meine weiße männliche Begleitung durfte das. Also sehr klassischer 50er-Jahre-Rassismus und da kann es dann helfen, mit dem, was ihr in der Uni produziert, zu gucken, ob ihr das irgendwie anders zu Geld machen könnt, weil, ja, Dinge bezahlt werden müssen und Uni auch einfach ganz schön teuer ist. Und auch dabei hilft es einfach, ein Thema zu haben, bei dem ihr seid, bei dem ihr bleibt und bei dem ihr dann auch irgendwann die Person seid, die richtig viel Ahnung hat. Und es hilft auch einfach als Denkstütze gegen diese ganzen krassen Einflüsse, die da auf euch zukommen werden. Was mir außerdem geholfen hat als Tipp 3, ist mich zu beschäftigen mit Literatur zu dem Thema. Auf Deutsch gibt es jetzt ein Buch dazu, das heißt Eingeschrieben, Rassismus an deutschen Hochschulen heißt es, glaube ich. Und es hilft auch, falls ihr Leute kennt, zum Beispiel durch politische Connections, die selber Dozierende of Color sind, mit denen zu sprechen. Nicht nur im Sinne von, wie überlebe ich Rassismus, auch wenn ich das eine ganz wichtige Frage finde, sondern auch, wie sieht denn eigentlich zum Beispiel schwarze Wissensproduktion aus? Wen kann ich da lesen? Wie kann ich meine Quellen dekolonialisieren? Wie kann ich mit beschissenen Quellen arbeiten und trotzdem coole Inhalte transportieren und so weiter und so fort? Weil zum Beispiel für viele linke queere Personen ist die Methodik so ein, alles, was ich doof finde, verwende ich nicht. Aber sie finden halt auch viel weniger doof, weil viele weiße Quellen für sie einfach okay gehen. Für mich ist das anders und für mich war es da total wichtig, das Seminar bei Professor Dr. Maisha Eggers zu haben, wo sie einfach eine Methodik gezeigt hat, wie du mit Quellen arbeiten kannst, die vielleicht in ihrer Auswertung von Statistiken dir total gegen den Strich gehen, aber wo du trotzdem mit den erhobenen Daten arbeiten kannst. Also solche Kniffe zum Beispiel, ich will jetzt gar nicht so ins Detail gehen, habe ich gelernt durch Personen, die einfach diese schreckliche Unilandschaft im BA-System schon hinter sich gebracht haben und jetzt dozieren. Das ist auf jeden Fall noch ein ganz großer Tipp. Dann gibt es noch so ein paar kleine Hints für mich. Und zwar nicht zu viele Gruppenarbeiten zu machen. Gerade das ist echt saugend für mich gewesen. Und ich habe das viel zu häufig gemacht. Ich habe deswegen, also unter anderem deswegen auch mein Studium gewechselt. Also Gruppenarbeiten heißt ja auch nochmal irgendwie Sachen machen, wo du hinterstehen solltest, wo aber noch mehr Personen noch direkt einen Einfluss drauf haben. Dann zu gucken, dass du vielleicht schaust, was es so für politische Connections an den Unis gibt. Gibt es bis jetzt nicht so viel, aber ich sag mal so, für mich war es sehr, sehr wichtig, auch da so zu gucken, mit wem verbringe ich meine Zeit und mit wem nicht. Und mich da auch ein bisschen rauszuhalten und rauszuziehen und meine Punkte eher woanders zu setzen und nicht in der Weißen Akademie. Das war am Anfang anders vom Studium, das war mächtig anstrengend, hat unnötig Löffel gezogen, brauche ich nicht. Genau. Dann gibt es noch so ein paar kleine Sachen. Zum Beispiel bei mir sind die Seminarvorlesungssäle fast immer nur weiß. Also ich bin wirklich die einzige schwarze Person, meistens auch die einzige Person of Color. Und das macht ganz viel auf irgendwie höheren Ebenen mit mir, aber es macht auch was auf einer ganz einfachen Ebene mit mir, dass es mich total stresst, nur weiße Gesichter die ganze Zeit zu sehen, weil das halt dieses Gefühl von, ich bin anders, ich bin falsch, total verstärkt. Und deswegen habe ich angefangen, mir so einen Bildschirmschoner einzurichten, wo ich einfach coole Fotos sehe, irgendwie Comics, Fotoshootings, keine Ahnung, Memes von schwarzen Personen. Audre Lorde wird ja durch und durch gememt im Internet, die einfach in einer Slideshow, also so nach und nacheinander gezeigt werden. Damit sitze ich irgendwie im Seminar und sobald ich mal längere Zeit nicht tippe oder so, geht es an und dann habe ich einfach so eine Verortung, so ein Zu-mir-Finden. Da sind auch zum Beispiel Zitate drin, wie zum Beispiel, ich habe meine erste Novelle geschrieben, weil ich sie lesen wollte, von Toni Morrison und so weiter und so fort. Also auch das kann total gut helfen, da euch einfach so ein bisschen das Black und of Color Knowledge reinzuholen, was euch sicherlich in den Vorlesungen fehlen wird. Genau, und ich überlege gerade noch weiter. Es gibt noch andere Möglichkeiten, die sich für mich so ein bisschen rauskristallisiert haben. Zum Beispiel zu gucken, wie wohne ich, wie viel weißen Kontakt habe ich da noch. Also zu versuchen, so auch Gegengewichte zu setzen. Ich habe auch, klar, weiße Personen in meinem Freundinnenkreis, aber es ist für mich total wichtig, dass ich Räume habe, wo ich irgendwie dieser Machtdynamik auch mal entfliehen kann und das auch ernst zu nehmen, dass es manchmal einfach notwendig ist zu sein und nicht nur zu sein in Abhängigkeit zum weißen Subjekt und sich diese Räume zu schaffen. Und das ist halt so eine ganz klare Frage nach Kapazitäten. Also es gab Zeiten in meinem Leben, wo ich das einfach nicht hätte umsetzen können. Jetzt kann ich es irgendwie umsetzen und sich da wirklich so auch selber ernst zu nehmen. Und sobald es irgendeine Möglichkeit gibt, sich solche Räume zu schaffen, das wahrzunehmen. Also ob es jetzt irgendwie eine Yoga-Gruppe of Color ist, wo ihr die Kohle irgendwie zusammengekratzt kriegt oder so. Oder weiß was ich was. Also euch irgendwie Räume zu schaffen, wo ihr euch immer wieder ankern könnt, was das angeht. Genau, also auch außerhalb der Uni und natürlich auch innerhalb der Uni. Und was mir noch geholfen hat, ist für mich ein Grundsatz, den ich auch auf vielen Uni-Blogs gelesen habe und den so ein bisschen mir anzueignen. Also für mich, gerade so als migrantische Person, ist es schon sehr stark verankert, dieses krasse Leistungsprinzip, dieses du musst und du musst immer 84 mal so viel wie alle anderen und in der Hälfte der Zeit und überhaupt und über jeden Berg springen. Und ein Satz, den ich immer wieder gelesen habe, war so ein: Finde raus, was die Minimalanforderung ist. Und alles, was du sonst machst, sollte dir auf anderen Ebenen auch noch etwas bringen, wie nur der Uni-Ebene. Und ich habe lange gebraucht, das umzusetzen, und jetzt setze ich das um. Und ich kann nur sagen, gerade als Person of Color, wenn du in dem Modus bist und auch schaust, was ist eigentlich die Minimalanforderung für die anderen, fällt dir nochmal dezidierter auf, wie krass die Mehranforderung an dich ist und wie viele Möglichkeiten es da aber auch gibt, zu sagen, nee. Und also einerseits sich selbst gegenüber, also zu sagen, ich mache jetzt nicht irgendwie in jedem Fach immer eine 12-seitige Hausarbeit, sondern ich gucke nochmal in meine Prüfungsordnung, da steht 5 bis 10 Seiten oder mündliche Prüfung, mache ich halt eine mündliche Prüfung. Und auch da nehme ich nicht irgendwie das Thema, von dem ich am wenigsten Ahnung habe und was am weitesten von mir weg ist, sondern guck, was halt so zu meinem Hauptthema wieder, greife ich das ja so ein bisschen auf, irgendwie passt und wo ich wieder auf mein anderes Wissen zurückgreifen kann. Gerade wenn ihr so breite Fächer studiert wie ich jetzt, also ich habe irgendwie 2 Fächer, die transdisziplinär sind, also das heißt halt super breit gestreut, ist es total hilfreich, sich solche Anker thematisch zu setzen. Und es gibt so ein paar Sachen, die auf einen zukommen als studierende Person of Color, wo ich, jetzt mich gerade so ein bisschen schwer mit tue. Also ich will jetzt nicht damit sagen, was das Richtige und was das Falsche ist. Ich sage einfach nur, wo ich da gerade stehe und wie ich mich damit gerade fühle. Es sind einfach Sachen, wo man sich, glaube ich, überlegen sollte, wie Mensch reagieren möchte. Wie letztendlich reagiert, ist natürlich irgendwie jedem selber überlassen, aber genau. Das ist zum Beispiel, wenn ihr eine rassistische Kritik äußert, wann äußere ich sie und wann nicht? Und bin ich dazu verpflichtet, es immer zu tun? Am Anfang hatte ich das Gefühl, jetzt bist du in der Uni, irgendwie dein Papa kommt aus der Favela, du hast es geschafft und jetzt musst du hier irgendwie jede Sache ansprechen und jedes Wissen, das du hast, in den Raum bringen, weil die anderen wissen das nur nicht und wenn sie das wissen, dann werden sie das auf einmal auch begreifen oder so. Das könnt ihr euch leider an den Schuh kleben. Ismen basieren nicht in der Hauptsache auf Nichtwissen, sondern auf sich gut fühlen im Privilegiertsein. Und das irgendwie rechtfertigen mit, ja, ich wusste das halt nicht, und dann weitermachen wie vorher. Das Problem ist, dass Personen of Color und schwarze Personen bis zu diesem Punkt, wo die Person das dann so deutlich sagt, schon total viel Wissen geteilt haben mit der Person, schon super viel Energie verbraucht haben und am Ende die weiße Person wieder mit mehr Macht und Wissen und Ähnlichem dasteht, ohne irgendwas selber dafür getan zu haben. Deswegen bin ich ganz begeistert von der Praxis einer Schwester, die nämlich einfach immer nachfragt. Also die sagt dann nicht, ja, aber diese Freiheitsbewegung war doch so und so und so und so, sondern die sagt dann einfach, hä, echt? Wie? Und lässt sich das dann erklären und wenn das dann keiner weiß, weist sie halt darauf hin, wie problematisch das ist. Und damit kommen wir schon so zu dem zweiten Ding, dass das unfreiwillige Referat, also öfter, wenn ihr zum Beispiel Literaturlisten kritisiert, weil sie komplett weiß sind, wenn ihr ansprecht, dass Themen irgendwie nur aus einer westlichen Sicht gesehen werden und so weiter und so fort, kommt so diese berühmte Antwort, ja, dann macht doch mal ein Referat dazu, ist doch voll spannend. Am Anfang habe ich das gemacht, aber das Ding ist, euch wird das nicht verrechnet, ihr kriegt dafür nichts, kein Mensch verpflichtet euch dazu und ihr macht den Job der dozierenden Person für umme. Letztendlich habt ihr eine Kritik geäußert an der Pädagogik der Person, eine sehr konkrete Kritik, das ist schon mal irgendwie cool, weil ihr der Person damit die Möglichkeit gibt zu lernen, also auch Feedback wird durchaus in der Geschäftswelt sonst bezahlt, das kriegen die schon gratis. Dann noch einzufordern, dass ihr die Arbeit für die Person macht, ist einfach schlechter Lehrstil, nicht fair und ihr müsst dem nicht Folge leisten, es ist nicht eure Verantwortung, dass der Raum das notwendige Wissen erhält, um über ein Thema sprechen zu können, das ist eigentlich der Job der dozierenden Person, die das gerade irgendwie euch aufnötigen will. Und das zu verstehen, war ein sehr schwieriger Punkt für mich und ich habe sehr viele wunderschöne Referate geschrieben, die mir Wissen gebracht haben, klar, aber nicht in dem Kontext entstanden sind, in dem sie hätten entstehen sollen. Genau. Das ist noch so ein Punkt, den ich auf jeden Fall auf die sehr, sehr harte Tour gelernt habe. Dann gibt es noch so eine Sache von Studierenden, die mit euch diskutieren wollen, wenn ihr Sachen ansprecht, die dann irgendwie nach dem Seminar auf euch zukommen. Also organisiert euch irgendwie auf jeden Fall Kopfhörer. Das ist total hilfreich, wenn ihr eine richtig ätzende Diskussion im Seminar hattet, einfach Kopfhörer rauf und euch verziehen können. Meistens hat sich das dann schon beruhigt, so ein, zwei Wochen später, weil tatsächlich diese Momente, die für uns so einschneidend sind als Person of Color, obwohl sie uns so oft passieren, weniger lange nachhallen wie für weiße Personen. Das ist ein ganz absurdes Phänomen. Verstehe ich bis heute nicht. Aber wenn ich noch zitternd den Seminarraum betrete und mich an die krasse Diskussion erinnere, hat die weiße Person das schon so zur Hälfte vergessen und du merkst, es kommt erst wieder ins Gedächtnis nach der Hälfte der Vorlesung oder so. Also ich kann natürlich nicht für jeden sprechen und tralalala, aber ja, ich pauschalisiere hier auch so ein bisschen, weil letztendlich, das ist auch so der nächste Punkt, Pauschalisierung ist echt wichtig, um durchs Studium zu kommen. Ihr könnt euch nicht mit 50 weißen Individuen, die jeweils andere sind, in 10 Seminaren im Semester beschäftigen und versuchen, deren koloniales Wissen zu dekonstruieren, weil ihr dann platt sein werdet. Das waren meine letzten 4 Jahre. Ich war einfach immer total am Exodus und es geht einfach nicht. Das fühlt sich nicht gut an. Auch Personen of Color und schwarze Personen dürfen sich gut fühlen, dürfen das wollen. Und deswegen ist es da auch echt wichtig, Grenzen zu setzen und zu sagen, nee, ich muss mich jetzt auch nicht individuell auf jedes Mal, wenn das N-Wort fällt, einstellen. Das N-Wort ist kacke und ich habe Reaktion 1, 2, 3 da drauf. Und so war es das. Und was anderes gibt es da drauf nicht. Und genau, was so ein neuer Stil ist, ich weiß nicht, ob das für meinen Studiengang typisch ist, sind so Leute, die in Diskussionsmomenten dir anbieten, mit dir einen Kaffee trinken zu gehen vom ganzen Seminar, weil ihr das dann ja mal besprechen könnt. Und das ist irgendwie ziemlich infantil, weil gesellschaftliche Ungerechtigkeiten halt heftig subjektiviert, also wirklich so tut, als wäre meine Rassismuskritik jetzt gerade so ein Gefühl von mir, was irgendwie rumnervt und was wir bestimmt bei Kaffee und Kuchen klären können. So, weil ja Rassismus auch bei Kaffee und Kuchen mal eben so klärbar ist. Auch da Nein zu sagen, ist auf jeden Fall hart. Kann auch witzig sein. Ich habe dieses Mal schon ziemlich heftig über mich selber gelacht, als ich vor einem Raum von 50 weißen Studis gesagt habe, nein, auf die komische Kaffeefrage. Das kann hilfreich sein. Ja, und leider noch so ein paar ätzende Sachen, ne? Also ich hoffe, dass das halt niemals für euch nötig ist, aber informiert euch einfach über Möglichkeiten, Sachen zu dokumentieren. Ich will jetzt zu nichts Illegalem anraten, werde ich auch nicht tun, aber es gibt so schöne Programme, die irgendwie Audiomitschnitte machen, die euch einfach helfen, wenn eure Panik und Traumata, was zum Beispiel beim N-Wort passiert, einfach die Aufnahmefähigkeit von Gesprächen danach verschlechtern, weil halt unser Modus in Traumamodus geht, zu rekonstruieren und holt euch Hilfe. Also so die White People, die in eurem Freundinnenkreis habt, die sonst auf antirassistischen Demos rumrennen, wenn die Personen euch gut tun, nehmt sie euch mit, dass sie draußen vorm Seminar sitzen. Ich habe das jetzt auch gemacht dieses Semester. Es hat mich das durchleben lassen, es hat mich das durchstehen lassen. Und es ist eine schöne Art, auch durch Schlechtes gehen zu können, indem ihr einfach dafür sorgt, dass die Spanne von Seminarraum bis zu sich etwas sicherer fühlen kleiner wird. Und vielleicht nicht ist, wenn ich erst zu Hause bin oder erst in meiner WG bin oder erst dort, wo ich mich mit meinen Freundinnen treffe, sondern ihr es vielleicht schafft, dass Personen einfach vor Ort sind, direkt, wenn ihr da rauskommt. Auch gerade hilfreich, wenn ihr eine Intervention gemacht habt und die dozierende Person euch danach ansprechen will die ganze Zeit. Das gibt es nämlich auch manchmal, dass ihr einfach immer sagen könnt, ich bin verabredet, ich bin jetzt verabredet, ich muss jetzt gehen. Genau. Puh, ganz schön viel. Ja, ansonsten bringe ich jetzt einfach nur so ein paar Stichwörter. Mir hilft auf jeden Fall mein Bullet Journal auch, generell, um meine Identitäten einfach bei mir zu behalten und mich nicht irgendwie total normativieren, also normal machen zu lassen in dieser komischen Uni. Mir hilft es, das, was ich sonst schon tue, noch mehr zu tun, also wirklich darauf zu achten, dass wenn ich zum Beispiel eine schwarze Serie habe, die ich gerne gucken will, verlagere ich das eher ins Semester, damit ich das dann da tun kann. Also mir wirklich einfach Gegenpole zu setzen, damit ich diesen krassen Einfluss, der da einfach passiert, aufheben kann. Und gehen. Erlaubt euch zu gehen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Es gibt auch Sachen, die so krass sind. Da helfen alle Tools nichts mehr. Da hilft alles durchhalten wollen und weiß was ich was nicht mehr. Boah, was ich da alles schon hatte. Ich will es jetzt nicht reproduzieren, aber es gibt einfach Punkte, wo es auch Sinn macht, einfach zu gehen. Und dann zu gucken, wie damit es weitergeht oder auch eben nicht weitergeht. Aber es gibt Punkte, die unsere Seelen nicht mehr tragen können und müssen und sollten. Und ich glaube, dann ist es auch wichtig zu sagen, ich gehe jetzt. Ich verlasse jetzt diesen Seminarsaal und ich gucke dann, wie es weitergeht. Und das ist irgendwie das Wunderschöne daran, dass wir 500 Jahre Widerstand leben, dass wir das halt gewöhnt sind. So, wir gehen und Wir bleiben und wir kämpfen und wir machen daraus aber immer etwas. Es entsteht dadurch etwas, weil wir es irgendwie schaffen, die schlimmsten Sachen in Schönheit umzukehren und irgendwie es schaffen, immer einen Twist in die Story reinzubringen, dass am Ende wir mit etwas Wunderschönem dort stehen. Und das klingt jetzt vielleicht super metaphorisch und abgehoben, aber ich glaube, wenn wir uns schwarze Widerstandsgeschichte angucken, ist das etwas sehr, sehr Praktisches und wirklich etwas, was total real ist. Das sind Leute, die einfach die schlimmsten Dinge erlebt haben und die schlimmsten Dinge gekriegt haben und daraus Poesie geschaffen haben, Kunst geschaffen haben, Texte, Bildhauerei, Haarkunst. Also all dieser Kolonialismus und all dieser Kram ist furchtbar und trotzdem haben sie es geschafft, daraus schöne Dinge zu tun. Und ich glaube, gerade solche Dinge sich nah am Herzen zu halten während des Semesters kann total hilfreich sein. Genau. Das von mir, wie gesagt, alles so sehr subjektiv, sehr meine Sicht auf die Sachen. Kann sein, dass Sachen für euch vielleicht voll gar nicht hilfreich sind, die für mich super sind. Ich bin auch gespannt auf eure Tipps und Ratschläge und Ideen zum Durchstehen. Genau. Und werde jetzt erstmal meine Semesterferien genießen und hoffentlich öfter Podcasts aufnehmen. Küsschen!